und jetzt auf was sagen. Engelchen, ich versuch dir das Geschehenes zu erklären. Wenn ich es nicht mehr schaff, werde ich hier sofort sterben. Das ist ein Moment da, der dafür sorgt, dass ich ein schlechtes sehe. Es ist so hart, das Leben ohne dich wäre, wenn du nicht bei mir bist, zerreißt es mich. Weißt du, ohne dich kann ich hier nicht existieren. Egal wie schwer es wird, ich werde immer für dich leben. Hörst du den Klang, der wie ein Engel für dich spricht? Es ist Beat und Text, ganz allein nur für dich. Diese Schmerzen mir zeigt, dass ich immer noch lebe. Es ist nur wichtig, dass du weißt, dass ich dich liebe. Liebe hin, Liebe her, zwischen uns ist noch mehr. So verdammt viel mehr, der Gedanke an dich gibt mir so viel Kraft. Es gibt keine, die mich schätzt, wie glücklich macht. Ist ein Augenblick, der mir sagt, hab jetzt keine Angst. Denn egal was passiert, sie mag dich doch voll und ganz sah. Verdammt, hat die Sehnsucht erfunden. Ich weiß genau, ich wäre nicht glücklich, hätte ich dich niemals gefunden. Das Gefühl ist einfach so verdammt lebenswert. Ich fühle keinen Schmerz, weil du bist ja in meinem Herz. Bitte sag mir die Wahrheit, was soll ich machen? Soll ich dich weiter lieben oder soll ich es einfach verlassen? Aber glaub mir einfach eins, ich könnte dich nicht hassen. Ich könnte nicht hoffen, dich zu lieben, ich könnte es nicht lassen. Wir verstehen uns wie keiner, sind das perfekte Paar. Mit dir ist mein Leben einfach wieder wunderbar. Diese schöne Zeit mit dir wird ich nie vergessen. Wenn du weg bist, wird die Trauer um mein Herz zerfressen. Es ist wahre Liebe, wenn ich daran denke, für immer und ewig. Einfach mit dir zusammen zu sein, immer und ewig. Du bist mein Schatz, meine große Liebe. Mein Herz an zu pochen, als hätte es das erste Mal Liebe gerochen. Ich liebe alles an dir, auch wirklich jedes einzelne Haar. Denn das kannst du mir glauben, für immer und ewig.